hatte mal einen Kumpel, Alter. Ich hatte mal einen Kumpel, Alter. Der hat mir irgendwann gesagt, ey, du bist nicht mehr tragbar. Nicht mehr tragbar. Das ist ein ganz alter Freund von mir. Wo ich da, dann trag mich doch nicht. Fick dich doch, Alter, was willst du denn? Fick dich doch, Alter. Oh, Holt die Strobo-Rechte raus!